Lieblingspodcast mit Hassan und Guido. Hallo Hassan. Hallo zusammen. Hi Guido. Was geht? Lange nicht gehört. Ja, was ist da los? Ja. Wieso kriegen wir das nicht hin? Nein, Folgendes war los. Wir haben eine Folge, die haben wir auch im Petto. Aber aufgrund technischer Probleme mussten wir einiges zusammenstellen. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Und die schieben wir dann irgendwann nach. Ist aber eine tolle Spezialfolge geworden. Ich möchte ja auch nicht zu viel verraten. Aber ich freue mich, wenn sie dann fertig ist und wir sie raushauen können. Ja, das wird so ein Sommerferien-Special, wenn wir Urlaub machen oder so. Ja, auf jeden Fall. Zu den Sommerferien ist übrigens auch nicht mehr so lange. Ja, ich glaube 5-6 Wochen, ne? Ja, wie schnell die Zeit vergeht, Guido, ne? Ja, voll verrückt. 8 Wochen jetzt E-Learning gehabt und jetzt geht's wieder so langsam in die Schule und dann ist auch schon wieder vorbei. Apropos Zeiss, das ist unser heutiges Thema. Willst du dazu was sagen? Ja, ich habe schon gemerkt, du hast mich ganz oft gefragt, so ey, wann nehmen wir die Folge auf, die neue? Und ich habe das schon so als so kleinen Front empfunden, dass du mich, zwar so ein Wink mit dem Zaunpfahl, so von wegen, hey, das neue Thema wäre doch top, wenn wir Zeitmanagement machen. Und dann habe ich mich schon irgendwie angesprochen gefühlt, weil ich habe es ehrlich gesagt immer so ein bisschen verschlammt, dass wir Zeit gefunden haben zum Aufnehmen. Titel der heutigen Folge ist, hast du kurz Zeit? Ja. Ja. Also, wir haben uns die Zeit genommen und die Zuhörer ja sich anscheinend auch, weil ihr jetzt alle zuhört. Hast du denn heute kurz Zeit? Habe ich kurz Zeit? Nein, habe ich nicht. Eigentlich habe ich auch keine Zeit. Ja, und ich bin mir sicher, dass die Zuhörer auch alle keine Zeit haben. Ja, aber trotzdem schafft man es irgendwie, sich Zeit zu nehmen. Ja, das ist nämlich der Punkt. Ich bin auch der absoluten Meinung, dass man niemals Zeit hat. Also kein normaler, in Anführungsstrichen normal, was ist auch normal, kein Mensch, der arbeitet, zur Schule geht oder sonst irgendwas, ein bisschen was zu tun hat im Leben, außer, keine Ahnung, Pantoffelhelden, die wirklich nichts machen, haben Zeit. Also niemand hat Zeit. Sowas gibt es nicht. Keiner hat Zeit. Es gibt immer irgendwas zu tun oder es gibt immer irgendwas, was man lieber machen würde, als zu etwas, wozu man eingeladen wird. Ja. Oder kannst du mir mal kurz helfen oder dies machen oder jenes machen. Sondern man nimmt sich die Zeit. Weil wenn dir etwas wichtig ist, dann nimmst du dir die Zeit. Du nimmst denen immer die Zeit dafür, was dir auch wirklich wichtig ist. Ja, ich finde auch so, man kann sagen, man hat keine Zeit, weil die Zeit nur geliehen ist. Und mit der geliehenen Zeit, die wir zur Verfügung haben, müssen wir selber 24 Stunden am Tag, ne, müssen wir selber so entscheiden, wie gestalten wir diese Zeit aus. Weil wir geben die Zeit ja zurück quasi. Ne? Die läuft ja, die läuft ab, wird weniger und wir müssen dann quasi entscheiden, wie füllen wir diese Zeit, was machen wir in dieser Zeit. Es gibt einen sehr schönen Vergleich von einem Gelehrten, der heißt Said Nursi, der sagt, Zeit ist etwas sehr Kostbares, was man halt irgendwie geschenkt bekommt vom Schöpfer oder wie man ihn jetzt auch nennen will. Also er sagt halt vom Schöpfer. Und er sagt, es sind wie Goldstücke. Man hat 24 Goldstücke am Tag und man muss sich sehr genau überlegen, wie ich diese 24 Goldstücke einsetze. Weil, wenn ich die nicht richtig einsetze, sind die 24 Goldstücke am Ende des Tages auf jeden Fall weg. Und dann fängt der neue Tag quasi an und dann hat man wieder neue 24 Goldstücke. Ja, ja. Und das ist wirklich ein toller Vergleich, finde ich, weil jede Stunde ist Gold wert. Ja. Und auch jede Minute und jede Sekunde und jede Milli- und Mikrosekunde ist wirklich Gold wert. Ja. Es gibt, glaube ich, auch so ein Zitat, habe ich irgendwann mal gelesen, die einen zahlen Geld für Zeit und die anderen geben Zeit für Geld. Ne? Das muss ich mal gerade überlegen. Die einen zahlen Geld, um Zeit zu haben. Für Zeit. Okay. Oder Zeit zu bekommen. Kannst du ein Beispiel nennen? Ja, ich verrichte Arbeit und bekomme da. Ich gebe meine Zeit einem Arbeitgeber. Ich bekomme dafür Geld. Er kriegt dafür meine Zeit, meine Leistung. Und genau. Und in anderen Fällen, wenn ich jetzt was unternehmen will, gebe ich auch Geld dafür aus und habe dann Zeit. Stimmt. Ja, ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ne? Ja. Du kaufst quasi Zeit, beziehungsweise verkaufst Zeit, je nachdem, in der du dann deine Arbeitskraft quasi verrichtest oder irgendwas machst oder auch nur rumstehst, gibt es ja auch. Ich frage mich aber auch, um nochmal einen Step zurückzugehen, gibt es überhaupt sowas wie Zeit? Ja. Weil ich frage mich immer so, an sich ist ja Zeit, also wir können ja Zeit nur bemessen, weil wir zum Beispiel wissen so, ey, die Sonne dreht sich, die Erde dreht sich um die Sonne. Ich wollte schon sagen, andersrum. Mhm. Die Sonne um die Erde. Die Erde ist ja auch eine, ist ja auch eine Scheibe, falls die Zuhörer das nicht wissen. Und ich habe auch schon meinen Aluhut auf. Der war gut, der war gut. Ja, also wir können ja Zeit messbar machen, weil wir etwas haben, was sich in einem regelmäßigen Zyklus abspielt, ja. Also wir können anhand von Tag und Nacht sagen, so wir haben so, also wir haben das irgendwann mal eingeteilt in Sekunden und Stunden, aber ist das wirklich Zeit? Oder ist das einfach nur eine Veränderung des Raumes über eine gewisse Dauer hinweg? Aber also die Zustände verändern sich vielleicht im Raum. Mhm. Aber gibt es dann wirklich sowas wie eine Zeitlinie? Wobei, lass da nicht zu krass reingehen, das wäre wieder zu theoretisch, so in eine theoretische Philosophie. Wir wollen ja mehr praktisch sein. Aber ich finde es eigentlich, aber wir können es ja kurz anschneiden. Ich finde es gar nicht so schlecht. Also Zeit ist ja auf jeden Fall relativ, das ist ja wissenschaftlich erwiesen. Mhm. Zum Beispiel ist die Zeit für denjenigen, der sich bewegt, also wirklich bewegt, also das heißt, derjenige, der läuft oder gerade einfach nur weggeht, für den ist die Zeit, ich meine, kürzer. Verläuft langsamer, also die Zeit verläuft langsamer als für denjenigen, der quasi steht. Das heißt, wenn du, wenn wir jetzt zusammen irgendwo an einer Parkbank sitzen würden, natürlich mit dem gesunden Abstand von 1,5 Metern, und ich gehe dann weg zu einem Baum, klatsche den Baum ab und komme zurück, dann bist du eigentlich schon älter als ich. Dann bin ich quasi schon in der Zukunft. Ja, ja, das ist ja auch diese Theorie, wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung was, im Weltall unterwegs ist, das habe ich irgendwann mal zu irgendeiner Science-Fiction-Serie gelesen, theoretisch könnte ein Raumschiff, wenn jetzt zum Beispiel sowas wie bei Star Wars oder Star Trek, würden die mit einem Raumschiff wegfliegen von der Erde mit Hyperlichtgeschwindigkeit, Warp 10, keine Ahnung, was es da alles gibt, die bewegen sich dann so schnell durch den Raum, dass die quasi nie wieder in der richtigen Zeit wieder ankommen würden, wenn die zurückfliegen würden zur Erde. Ja, genau. Ja, deswegen wäre quasi eine schnelle Reise durch Raum und Zeit auch eine Zeitreise in die Zukunft. Wenn sie zurückkommen würden. Ja, ja. Ich überlege gerade, wie dieser eine Film hieß von Christopher Nolan. Da geht es auch irgendwie darum, dass sie halt so andere Galaxien durchreisen und so. Das ist ein echt toller Film übrigens auch. Ich habe den Namen jetzt irgendwie nicht auf dem Schirm. 2014 wurde der gedreht. Boah. Interstellar. Ach, Interstellar. Interstellar, genau. Da gibt es ja auch so eine tolle Szene. Da sind die als mit 4 Mann, glaube ich, also vier Mann Besatzung quasi, sind die vor irgendeinem Planeten, ich nenne den Planeten jetzt mal X, mit einer Entfernung, gewissen Entfernung, und jetzt müssen die halt diesen Planeten betreten. Also die sind noch im Weltall mit ihrem Raumschiff und die müssen den Planeten betreten. Das Problem ist, dass die Zeit auf dem Planet anders abläuft als die Zeit auf dem Schiff. Und einer muss auf dem Schiff bleiben, um die Kontrolle zu behalten quasi. Und dann gehen drei halt auf diesen Planeten, machen da ihre Aufgaben, ich möchte jetzt auch nicht teasern quasi, und kommen dann zurück. Und geplant ist, dass sie da wirklich 2-3 Stunden bleiben und zurückkommen. Dann wäre für den Typen auf dem Schiff, wäre, glaube ich, 1 Jahr vergangen. Mhm. Und dann ist halt die Szene, dann sind die da, dann fahren die halt runter, also fliegen mit so einem Tochterschiff runter auf diesen Planeten X, erledigen da ihre Aufgaben, dann gibt es dann eine kleine Komplikation, da dauert es doch ein bisschen länger, dann fliegen sie zurück und dann ist der Mann einfach mal so ein alter Opa geworden. Ja, ich kenne die Szene. Ja, so eine heftige Szene, ich fand es echt interessant, und es ist ja auch wirklich so, also... Ja. Ich fühle mich so auch immer, wenn ich auf dich warte. So, du sagst so, nein, Spaß, Mann. Aber so von wegen, ich werde ein alter Opa beim Warten. Genau, jetzt bin ich gerade raus. Wir können ja mal gucken, dass wir zurück zu dem praktischen Thema kommen und nicht so viel über diese Theorie reden. Okay. Weil wir sind ja keine Physiker. Ja, richtig. Mir ist aber auch nochmal aufgefallen in letzter Zeit, dass mir die Zeit wirklich sehr kostbar geworden ist. Also umso kostbarer geworden ist, umso älter ich geworden bin. Okay, ich bin jetzt nicht so alt, also geht 30 halt, ne? Und ich habe gemerkt, das hätte ich niemals gedacht, dass ich mittlerweile sage, ganz ehrlich, mir ist die Zeit zum Schlafengehen zum Beispiel viel zu wertvoll. Ja. Das heißt, ich verzichte mittlerweile bewusst auf meinen Schlaf, weil ich mir sage, ganz ehrlich, die Zeit kannst du sinnvoller nutzen, indem ich rede jetzt mal nur für mich, indem ich versuche, mehr Bücher zu lesen, morgens entsprechend gut zu frühstücken, Sport zu machen, an anderen Projekten zu arbeiten. Und mittlerweile sondern ich stehe auch sehr früh auf und gehe relativ spät ins Bett, versuche das wirklich so zu kontrollieren, meinen Schlafrhythmus, und ich bin produktiver. Also bei mir ist das auch so, ich stehe jeden Tag, egal ob Wochentag oder nicht, immer irgendwie vor 7 Uhr auf. Also wenn ich unter der Woche arbeiten muss oder in die Schule fahre halt, ne, bin ich jeden Tag um 5.30 Uhr wach, obwohl ich erst um 7 Uhr oder 10 nach 7 raus muss. Und plane so meinen Tag durch, um einfach auch meine Produktivität irgendwie im Blick zu behalten. Und zusätzlich mache ich das auch am Wochenende. Also ganz oft, wenn meine Verlobte noch am Schlafen ist, dann mache ich schon ganz viele so Kleinigkeiten, schon arbeite ich so weg, ne? Damit ich dann quasi so am Wochenende, wenn wir zum Beispiel was geplant haben, dann einfach mehr Zeit dafür habe, dann am Nachmittag irgendwas Sinnstiftendes für mein Leben zu machen. Und auch und dich auch auf die Sache einlassen zu können und nicht irgendwas anderes im Hinterkopf zu haben, ne? Ja, also ja. Also bei mir ist das immer so. Dann weiß ich, okay, ich habe das erledigt. Oder auch wenn nicht, dann stehe ich halt morgen früh auf, dann kann ich es morgen früh erledigen. Ich habe mal eine Frage an dich, und zwar, was ist deine also die Zeitspanne über den Tag hinweg, was ist deine Lieblingszeitspanne? Boah, gute Frage. Feierabend. Heißt 17 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr? Kommt immer auf den Tag an, aber so an sich mag ich das, wenn ich alle Verpflichtungen erledigt habe. Und das mache ich auch am liebsten schnell und früh, also effizient auch. Also ich bin, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Hause komme, mache ich zwar ab und an so meinen Powernap, aber dann versuche ich auch direkt im Anschluss wieder produktiv zu sein, damit ich gar nicht erst auf die Idee komme, das bis in den Abend reinzuschieben oder so, weil dann habe ich es, wie du schon gesagt hast, immer im Hinterkopf. Und wenn ich dann irgendwie anfange, so das im Hinterkopf zu haben, dann genieße ich auch den Tag nicht, weißt du? Ja. Deswegen habe ich das am liebsten schnell weg und versuche immer so am Stück zu arbeiten. Also so ab 15, 16 Uhr, manchmal 17 Uhr, dann ist für mich so Feierabend und kommt immer drauf an, was gerade so ansteht. Und dann, das ist so meine Lieblingszeit, weil ich dann auch so meine Zeit musisch füllen kann, sage ich mal. Wobei ich auch andererseits sagen muss, ich finde es immer schade so im Alltag, weil meine kreativen Phasen habe ich tatsächlich irgendwie so um die Mittagszeit oder Nachmittagszeit rum. Abends eher gar nicht so. Da bin ich immer so in so einer, weil ich früh aufstehe. Standby-Modus. Ja, also du kennst mich ja, ne? Du schreibst mir teilweise abends um 21 Uhr und entschuldigst dich, weil du denkst, dass ich schon am Schlafen bin. Was manchmal auch der Fall ist. Was du meistens schon bist. Ja, genau. Ja, und keine Ahnung. Also das ist, deswegen, ich bin so tagsüber so, der frühe Nachmittag ist so meine Lieblingszeit. Was ist denn deine Lieblingszeit am Tag? Ja, meine Lieblingszeit ist die Zeit. Darf ich raten? Ja, rate mal. Ich glaube bei dir abends, du bist so ein nachtaktiver Mensch. Und ich glaube, dass du da auch ganz viel schaffst. Also ist so meine Einschätzung. Abends, also das wäre vielleicht die zweitliebste Zeit, weil wie du schon gesagt hast, dann hast du halt alles hinter dir, dann kannst du dich Sachen widmen, die du halt, auf die du dich gefreut hast, keine Ahnung, mit deiner Frau einen schönen Film gucken oder sonst irgendwas, also mit meiner Frau dann quasi an dieser Stelle. Aber meine Lieblingszeit ist, glaube ich, wirklich die Zeit, wenn die Sonne aufgeht. Also gerade wenn dann so die Vögel zwitschern und die Luft voll ist mit Sauerstoff und noch alles so ruhig ist. Mir ist auch echt aufgefallen, dass ich sehr, sehr, sehr mich gestört fühle von Lärm und unter anderem jetzt Autolärm. Ja, also ich bin extrem gerne auch morgens draußen unterwegs. Ich habe jetzt zum Beispiel diese ganze Corona-Zeit, wo wir viel Homeoffice gemacht haben oder Homeschooling, und wenn ich dann die Kinder da über Discord bespaßt habe, habe ich dann immer in den Phasen, in denen ich Zeit hatte, bin ich dann immer draußen spazieren gegangen am Vormittag. Ne? So, jetzt kann ich das wieder nicht mehr, und in einer Freistunde in die Stadt zu gehen ist irgendwie auch nicht entspannt. Aber so ganz früh am Morgen, ich finde auch, das ist so für, ich mache ja viel mit Fotografie aktuell, immer noch, mal wieder. Und die besten Zeiten zum Fotografieren ist echt früh am Morgen, wenn die Sonne aufgeht, oder am Abend, wenn die Sonne untergeht. Mir ist auch aufgefallen, dass man, also wir haben ja mal drüber gesprochen, was es heißt, etwas zu verstehen. Und mir ist aufgefallen, je ruhiger es ist, also auch das ist ja für mich, also meiner Meinung nach am besten am Morgen, weil da noch nicht alle wach sind, die Vögel zwitschern, es fahren noch nicht so viele Autos rum und es ist, also der ganze Alltagsstress ist noch nicht losgegangen quasi. Das ist für mich auch so ein, also ich finde, der ist schon, die Zeit ist schon sehr segensreich. Und mir ist aufgefallen, dass es dann entsprechend halt ruhiger ist und man besser verstehen kann, weil man besser stehen kann und sein Umfeld auch wahrnehmen kann zu dieser Zeit. Also wenn ich morgens jetzt zur Arbeit fahre oder hier letztens, wo wir Sondereinsatz hatten wegen Aufsicht und so, dann muss ich ja noch ein bisschen früher losfahren als ohnehin schon. Ich fahre ja immer mit dem Fahrrad zur Schule. Und da ist mir echt aufgefallen, dass ich so einen klaren Kopf hatte, die frische Luft war da und ich konnte so ganz klar und deutlich so Dinge fassen und realisieren so und auch in meinem Kopf abspielen lassen und auch meine Umgebung wahrnehmen. Das war echt toll. Deswegen finde ich, ist meine Lieblingszeit auf jeden Fall der Morgen. Ja, also ich habe morgens auch immer diese Zeit so, Nachrichten zu hören, Podcasts zu hören, mir Gedanken zu machen, Musik zu hören. Das habe ich tagsüber gar nicht so. Das ist auch für mich immer so, wenn ich jetzt mit den Öffentlichen zur Schule gefahren bin, habe ich viel Musik gehört. Und ich bin ja so einer, der zerdenkt auch Musik. Also ich denke über die Lyrics nach, inhaltlich, was ist die Message und so weiter. Und die Zeit habe ich echt immer nur morgens gehabt, wenn ich irgendwie mit den Öffentlichen so auf dem Weg zur Schule war. Wenn ich mit dem Auto gefahren bin, habe ich mich immer über den Verkehr aufgeregt. Also ja, man hat morgens einfach auch so, glaube ich, wie du schon sagst, so einen klaren Blick. Vielleicht auch, weil man noch so strukturiert ist, aber noch nicht den Stress hat irgendwie. Mir fällt gerade auch spontan dazu ein, die erfolgreichsten Menschen sind unter anderem auch so erfolgreich, weil die sehr, sehr früh aufgestanden sind. Das heißt zum Beispiel, ja, um wie viel Uhr steht ein normaler Mensch auf? Jetzt so in Deutschland 6 Uhr, vielleicht 7 Uhr. Und die Leute haben sich dann halt gedacht, nee, ich muss noch produktiver sein und dort bin ich halt am besten morgens und ich muss mehr Zeit haben als meine, ja, Konkurrenz oder was auch immer oder als ich selber quasi, dass man in Konkurrenz mit sich selber ist. Und die haben sich dann gesagt, ganz ehrlich, ich stehe 2 Stunden früher auf und die haben das dann, also man rechnet das dann hoch, das sind 14 Stunden die Woche mehr, die du Zeit hast, wenn du jeden Tag 2 Stunden weniger schläfst und früher aufstehst. Da fällt mir auch so ein Ding ein, da habe ich mal so einen Workshop zum Thema Zeitmanagement für Lehrer gemacht. Eigentlich brauchte ich den nicht, weil ich sowieso gut organisiert bin, aber ich habe den gemacht, weil es Punkte dafür Bei gab. dir läuft halt. Bei mir läuft, aber ich habe die Punkte in der Uni einfach mal mitgenommen damals. War so Easy-Go-Seminar. Und da war auch so ein interessantes Bild, beziehungsweise so eine Symbolik, Metapher, was auch immer. Unsere ganzen Aufgaben, die wir machen müssen, sind so große Kieselsteine, musst dir vorstellen, so faustgroße Steine. Und die kannst du in so ein Glas packen. Und wenn du das Glas damit vollpackst, ne, hast du ganz viel Raum aber verschenkt, weil die Kieselsteine lassen, also ne, es passen halt nicht so Ja, viele ja. Kieselsteine rein. Und es ist immer noch Volumen verschenkt quasi und noch frei. Die Kunst ist es jetzt, dieses Glas nicht komplett voll zu ballern mit Kiesel, also mit den großen Kieselsteinen, sondern das auf die Woche zu verteilen. Wenn man sieht, jeder Tag wäre ein Gefäß, dann packst du in jedes Gefäß, also du verteilst diese großen, dicken Aufgaben in diese 7 Gefäße für eine Woche zum Beispiel, verteilst du gleichermaßen, vielleicht auch priorisiert, je nachdem, wie wichtig das ist und wie schnell das weggearbeitet werden muss. Und dann füllst du diese Zwischenräume zum Beispiel mit Sand. Und dieser Sand sind dann diese kleinen Aufgaben, die im Alltag anfallen. Müll rausbringen, keine Ahnung, vielleicht mal irgendeinem Freund eine Nachricht schreiben, damit man im Kontakt bleibt und so weiter. Und dann muss man einfach diese Räume versuchen, mit kleinen Sachen zu füllen, also mit Sand quasi, ne? Ja, damit man Ja. den Raum effektiv nutzt, ne? Den Genau, Zeitraum und auch quasi. keinen Burnout bekommt zum Beispiel. Ja, auf jeden Weil es Fall. ist ja auch Aber sehr ich glaube. erschöpfend, es ist ja auch sehr erschöpfend, wenn du immer nur versuchst, wenn du jetzt die ganzen großen Steine schleppen würdest, ne? Das ist viel anstrengender, als wenn du dir das verteilst und dann einfach nur Sand reinstreust. Und trotzdem ist die Arbeit am Ende vom Volumen her die Dieselbe. gleiche, ne? Ja. Ja. Aber, du hast jetzt gesagt, dass die dicken Steine und die großen Steine die Aufgaben sind, die einem schwer fallen oder die einem die lange dauern Ne, vielleicht quasi. nicht schwer, aber die sind zeitintensiver. Ja, zeitintensiver, genau. Ich würde aber eher sagen, dass man versucht, dass man nicht, also ich würde das anders ordnen. Ich würde mein Maßstab nicht nach Zeitintensivität der also Intensität der Aufgaben quasi richten, sondern erstmal das Gefäß mit dem füllen, was mir wichtig ist. Oder zumindest so eine Balance finden, ne? Was ist mir wichtig? Was ist mir heute wichtig? Aber das was, nur wie stelle ich meinen Stundenplan als erstes zusammen? Ja, was sind die wichtigsten Dinge des Tages für mich? Und dann die Zwischenräume quasi füllst mit dem Kiesel. Aber in der Realität, in der Realität ist das ja eine Wunschvorstellung, zu sagen, ich fülle die Gefäße erstmal mit den Sachen, mit denen ich gerne meine Zeit fülle. Weil im Alltag ist ja, nicht gerne. So. Also es muss nicht gerne sein, ne? Also das ist mir auch nochmal wichtig. Es muss keine oder die du erledigen willst, aber das kannst du nicht immer machen. Nein, Alltag. Die nicht willst, die für dich wichtig sind. Ja, also zum Beispiel hast du keinen Bock, zur Arbeit zu gehen an einem bestimmten Tag, aber es ist halt wichtig und das hat halt Priorität quasi. Ja, okay. Es geht nicht darum, dass du das gerne machst oder nicht gerne machst, genau. Aber auch, dass du es gerne machst, das ist ja auch wichtig. Also ganz ehrlich, das wollen wir ja schaffen. Wir wollen den Fokus und den Blickwinkel ein bisschen ändern. Mhm. Dass das im Alltag nicht immer klappt, ist schon klar, aber man sollte es niemals vergessen quasi und das immer im Hinterkopf haben, ne? Dass man erst die für dich wichtigen Sachen macht, vielleicht auch dann guckt, was macht mir dann auch am Spaß. Und dann Tag für Tag, Woche für Woche sich bewusster entscheidet. Egal, was jetzt dein persönlicher Maßstab ist. Auch wenn du sagst, Zeitintensivität ist für mich Maßstab Number One, dann machst du das halt so. Aber wenn für dich wichtiger ist, dass du die Priorität so setzt, dass du das Wichtigste quasi, das für dich am bedeutendsten machst, dann setzt du natürlich deinen Maßstab auch ein bisschen anders. Ja. Oder du machst ein Zwischending, das sollte ja auch okay sein. Ja. Ich würde gerne noch auf zwei weitere Aspekte eingehen. Wir haben ja am Anfang gesagt, man hat eigentlich keine Zeit. Ja. Ich würde sagen, nein. Also vielleicht auch nein, so ein bisschen provokativ. Ob das meine Meinung ist, weiß ich jetzt noch nicht. muss ich noch ganz ehrlich überdenken. Das sagen wir dir dann gleich. Ja, das werde ich vielleicht auch am Ende vielleicht auch erfahren. aber man hat Zeit, es kommt nur darauf an, wie du die füllst. Und wenn du die falsch füllst, dann hast du keine Zeit. Also du bist ja ein freier Mensch, du kannst ja auch entscheiden. Ja. Ne? Gut, wir sind verbeamtet, so frei sind wir da gar nicht, aber... Also, ja, warum? Du kannst auch kündigen, dann bist du, also du bist schon frei genug, dass du deine Zeit, ja. Aber aber im Grunde genommen ist man, wenn man eine Arbeit hat, in seiner Freiheit ja auch eingegrenzt. Und dadurch hat man dann, also das ist ja unsere freie Entscheidung eigentlich, theoretisch. Also es gibt ja auch von Sartre zum Beispiel, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt jetzt. Sartre sagt ja auch so, jeder Mensch ist frei. Man könnte jetzt zum Beispiel im Krieg auf Fahnenflucht begehen. Also du bist dann trotzdem dafür verantwortlich, was im Krieg passiert, wenn du mitmachst. Du kannst dich davon nicht freisprechen. Ja. Ne? Und genauso würde ich das auch auf unsere Zeiteinteilung übertragen und sagen, ey, so wenn du jetzt dich dafür entschieden hast, arbeiten zu gehen, dann hast du die Zeit, weil du hast gesagt, ey, ich nehme mir die Zeit, arbeiten zu gehen, weil du das für wichtig hältst, wie du schon vorhin gesagt hast. Eigentlich hast du dann also Zeit. Ne? Es kommt nur darauf an, wie man diese Zeit füllt. Genau, und wofür man sich auch Zeit nimmt quasi, ne? Genau. Welche Prioritäten man setzt. Ja, und wenn du dann jemanden absagst zum Beispiel, dann hast du eigentlich Zeit, du machst nur was anderes. Genau, die Zeit ist ja da, die 24 Goldstück hast du jeden Tag. Genau. Ja. Wollen wir so langsam rüber zu den Zitaten? Ich hätte noch einen zweiten Punkt, habe ich ja vorhin schon gesagt. Ja, also sorry. Und zwar würde ich dich fragen wollen, vielleicht nehme ich das auch ein bisschen vorweg durch die Zitate, ich weiß es noch nicht. Ist egal. Meinst du, Zeit wird kostbarer, wenn man sich bewusst wird, dass die Zeit begrenzt ist? Alles wird kostbarer, wenn man sich bewusst wird, dass es begrenzt wird. Ja. Also, dass es begrenzt ist quasi. Weil ich finde, nehmen wir mal folgendes Beispiel. Man ist ein Kind, ja. Als Kind kommt einem alles unglaublich lang vor. Aber man verdödelt auch richtig viel Zeit als Kind einfach, weil man denkt, ach ja, man ist forever young, ne? So alles ist neu, alles kommt einem lang vor. Es sei denn, wobei, ich hatte auch als Kind ganz oft diese Moments, wo ich auf dem Spielplatz war und richtig Spaß hatte, weil Freunde da waren und keine Ahnung was. Und dann kam irgendwie meine Mutter oder mein Vater um die Ecke und haben mich nach Hause gerufen. So von wegen, ey, komm mal nach Hause. So, und dann habe ich immer so abends so auf die Uhr geguckt, so. Eigentlich war man den ganzen Tag irgendwie auf dem Bolzplatz da am Spielplatz oder an der Tischtennisplatte, keine Ahnung was, ne? Hat da mit seinen Freunden rumgehangen, den ganzen Tag so quasi. Und abends hat man dann so gedacht, boah, ich muss nach Hause, war voll der kurze Tag so, ne? Kennst du das? Wenn du Spaß hattest, ja, und es kommt alles so kurz vor. Und ja, aber man hat die Zeit irgendwie nicht so, also ich finde, als Kind hat man viel rumgehangen und auch voll viel Zeit verdaddelt. So zum Beispiel auch gezockt oder so. Und als Erwachsener hat man irgendwie weniger so diese Zeit zum Zocken und denkt sich so, boah, ich muss ja noch das und das machen alles. Also ja, also ich denke, dass das mit dem Bewusstsein, dass Zeit begrenzt ist oder begrenzter wird im Laufe des Lebens, weil man halt Dinge erledigen muss, die man in seiner Kindheit nicht oder in seiner Jugend nicht erledigen musste, auf jeden Fall kostbarer wird. Ja. Und alles, was begrenzt ist, ist kostbar und wird kostbarer. Weil wenn es nicht begrenzt wäre, quasi, wenn wir unendlich leben würden und unendlich viel Zeit hätten in unserem Leben, dann hat doch Zeit gar keinen Wert mehr. Ja. Dann geht es ja eigentlich nur noch darum, wann man sich wo trifft, aber nicht, also ob man das nächstes Jahr macht, dieses Jahr macht oder sonst irgendwas. Also das ist ja auch so, das Leben ist ja auch eine Zeitspanne, die man durchlebt, die einen Anfang und ein Ende hat, auf das Diesseits bezogen. Und entsprechend treffen wir bewusst und oftmals auch sehr unbewusst Entscheidungen, weil wir wissen, unsere Zeit ist nicht nur über den Tag hinweg, sondern über unser Leben hinweg sehr begrenzt. Ja, ja. Und vielleicht, deswegen denke ich schon. Vielleicht ist es dann auch viel wertvoller, wenn man sich Zeit füreinander nimmt. Gerade wenn man erwachsen ist und wenig Zeit hat, ne? Dann ist sowas dann zum Beispiel, wenn man sich dann seltener trifft. Ich habe zum Beispiel gestern einen alten Freund getroffen aus meiner Referendariatzeit. Und wir sehen uns nicht häufig, aber das Schöne ist bei uns so, wenn wir uns treffen, dann ist das immer so auch so ein cooler Moment. So, also wir freuen uns dann auch immer und schätzen das sehr, weil dann ist auch immer alles so wie vorher, ne? Er hat zum Beispiel drei Kinder, ist in der Schule voll eingespannt, hat nebenbei jetzt irgendwie ein Hausprojekt angefangen, so Bauprojekt, ne? Und dann hat man, also wir haben uns das letzte Mal letztes Jahr im Oktober gesehen. Aber trotzdem, wenn wir uns dann Zeit nehmen, ist das echt so eine schöne Sache und wir schätzen das dann auch sehr, ne? Also es wird schon kostbar dadurch, dass man sich seltener sehen kann, aber auf jeden Fall. Man weiß es halt mehr zu schätzen, wenn man sich dann sieht, ne? Und das macht so eine Freundschaft dann auch aus. Auch ja, bei uns zum Beispiel, ne? Wenn wir Kaffee trinken gehen, klappt ja auch nicht immer. Ja, da bin ich ganz bei dir, auf jeden Fall. Ja. Je älter man wird und so mehr andere Dinge man halt quasi zu erledigen hat, umso kostbarer wird dann auch die Zeit, die man sich mit denen, die man mit Familie und Freunde quasi verbringt. Und ich glaube, die Zeit ist dann auch wenn sie kurz ist, sehr effektiv und intensiv. Also, wie du schon sagst, manchmal ist es auch echt nur ein Kaffee, den man mit einem Kollegen oder mit einem Familienangehörigen einfach mal so kurz trinkt und kurz erledigt, über eine halbe Stunde hinweg. Aber wo man sagt, boah, das war heute mal der Highlight meines Tages. Ja, ja. Das Highlight meines Tages, oder, Herr Deutscher? Ja, das Highlight. Ich wollte es nicht korrigieren. Nein, alles gut. Das Highlight. Ja. Das Highlight des Tages. Ja. Ja, dann lass doch mal zu den Zitaten rübergehen. Ich bin gespannt. Okay, darf ich mir als erstes dein Zitat von dir aussuchen? Du darfst dir zuerst eins aussuchen, bitte. Okay, ich muss mal gerade die Datei öffnen. Und sie liegt vor mir. Ich nehme Zitat Nummer. Ich bin gespannt. 3. Habe ich mir gedacht. Okay. Ja, ich lese lies mal vor. Genau. Wer denkt, Abenteuer seien gefährlich, der sollte es mal mit Routine versuchen. Die ist tödlich. Von Paulo Coelho. Ja, ich habe mir das Zitat ausgesucht, weil es krass provozierend ist. Also es ist auch schon extrem, weil er sagt, Routine ist tödlich und nicht nur ein Abenteuer. Ich finde schon, das ist eine extreme Aussage. Und ich habe mir das ausgesucht, weil er recht hat, weil Routine dazu führt, dass man seinen Alltag selber verpasst, dass man oft neben sich steht und sich gar nicht dessen bewusst ist. Und vielleicht auch Dinge tut, die man eigentlich gar nicht tun möchte. Ja. Zum Beispiel. Ich nenne mal ein Beispiel. ich glaube dann, also Routine führt oft auch dazu, dass man sein Umfeld verletzt, gefühlstechnisch, weil ich habe jetzt kein Beispiel, aber vielleicht kannst du mir da auch auf die Sprünge helfen. Aber ich glaube, wenn dass man sein Umfeld verletzt? Ja, also dass man seine Mitmenschen verletzt, also oder missachtet. Ah, okay, weil man sich in einer Routine befindet. Also ja, genau, weil man sich in einer Routine befindet und man zum Beispiel, also ich habe jetzt ein Beispiel. Ich bin auf dem Sprung zum Unterricht, das ist ja meistens nur so ein Minutenfenster, weil man von dem einen Unterricht von einer Stunde rausgeht und dann in die nächste reinspringt, da hat man ja ganz wenig Zeit dazwischen. Ja. Und man ist halt routiniert, man packt seine Tasche, guckt, ob man alles dabei hat und läuft zur nächsten Stunde, vielleicht nochmal kurz zum Lehrerzimmer, irgendwas erledigen, abholen oder hinstellen. Mhm. Und mir ist oft aufgefallen, dass, ich rede jetzt über mich, dass ich dabei missachte, wie es meinen Kollegen geht. Also, ja, das kommt mal das vor. Das ist mir auch schon ganz oft aufgefallen. Ne? Und klar, man muss dann auch gucken, weil da sind halt meistens 30 Schüler, die dann auf dich warten und dann auch natürlich unterrichtet werden wollen, mehr oder weniger. Aber schon wollen, dass man halt kommt und nicht allein im Regen in Anführungsstrichen stehen gelassen wird. Aber dabei ist es halt oft auch so, dass man andere Menschen im Regen stehen lässt. Ne? Und da müssen wir, glaube ich, nochmal bewusster sein und auch mal aus der Routine rausgehen. Klar, wir sollten immer pünktlich sein. Ich finde das auch sehr, sehr wichtig, was Zeit angeht, dass man immer pünktlich ist und auch versucht, ein bisschen früher da zu sein vielleicht. Aber wir sollten auch nicht vergessen, dass man wirklich die Zeit für seine Mitmenschen nehmen sollte. Und es ist dann wirklich auch tödlich für die Gesellschaft an sich, wenn alle quasi wie Roboter routiniert seine Arbeit machen würden. Ja, ja. Natürlich für sich, für die Gesellschaft, für die Gesundheit. Ja, ich glaube, das Tödliche Umfeld. An der Routine ist ja auch, dass man dann nicht wirklich lebt. Ne? Also man folgt quasi immer so wie so ein Zahnrad in einem Uhrwerk, läuft man einfach und man hat immer wieder denselben Ablauf. Und dann wie so eine Maschine. Genau. Und dann hört man irgendwie auch auf, handlungsfähig zu sein. Weil wenn du immer das Gleiche machst, handelst du ja nicht wirklich. Du läufst einfach nur. Ich habe einen kleinen Widerspruch zu Coelho, Paulo Coelho. Jetzt bin ich gespannt. Auf. Ja, mein Widerspruch ist folgender. Routine führt aber auch dazu, dass man, einige Dinge besser und besser ablaufen. Mhm. Ich nenne mal ein Beispiel aus meinem Sportunterricht, beziehungsweise das kennen wahrscheinlich alle Sportlehrer. Wenn man gewisse Routinen im Unterricht nicht hat, also besonders im Sportunterricht fällt mir das auf, in allen anderen Fächern wahrscheinlich auch, wenn man eine Routine nicht hat, zum Beispiel wie man sich begrüßt, wer wann reden darf, das geht auch für den Lehrer. Das nennt man auch in der Schule Rituale. Ja, Rituale, genau. Wenn man diese Rituale nicht hat und diese Routinen irgendwie nicht reinbringt in eine neue Klasse oder in einen Sportunterricht, dann tanzt dann tanzt man sehr schnell auf dem anderen auf der Nase herum. Ja, ja. Und das ist dann wiederum tödlich für den Unterricht. Also gewisse Routine hilft dann auch dabei, strukturierter zu arbeiten. Man weiß definitiv. Zum Beispiel, als erstes kommt Punkt A, dann kommt Punkt B, dann kommt Punkt C und in C können wir dann frei arbeiten oder in C kann ich mich dann austoben. Ja. Dann kommt aber die Präsentationsphase, wo ich dann weiß, okay, darauf muss ich hinausarbeiten. Ja, deswegen also ist auch so nicht eine, immer zu. Ja, damit ist auch so eine gewisse Phasierung gemeint und Rituale. Bist du noch da? Erzähl weiter. Ja, ich bin noch da. Ich habe irgend so einen FaceTime-Call von dir bekommen. Ja, aus Versehen, entschuldige. Okay. Ja, wie du schon sagst, also es gibt bestimmte Rituale, die signalisieren den Unterrichtsbeginn und dann wissen die Kinder, die haben an ihrem Platz zu sein. Oder bestimmte Materialien am Tisch. Oder wann dürfen wir reden, wann dürfen wir nicht reden. Ja. Ja. Also aber das finde ich wiederum hilfreich. Ja, Routine finde ich hilfreich in Arbeitsprozessen, aber nicht im Alltag. Und ich glaube, Coelho bezieht sich mehr so auf eine Lebenseinstellung und nicht auf die Arbeit. Ja, aber trotzdem wollte ich diesen kleinen Widerspruch einbringen. Ja, gut. Ja. Okay. Aber Abenteuer am Arbeitsplatz hat man ja nicht, es sei denn, man ist in irgendeiner Brennpunktschule. Ich habe da einige Abenteuer erlebt an meiner alten Schule. Da gibt es mega Action, ne? Ja, mega. Also da habe ich ganz viel erlebt und wurde auch schon selber fast Opfer einer nicht an mich gerichteten Attacke. Mhm. Aber ich habe jetzt gehört, an einer Schule bei uns hat ein Mädchen, also jetzt nicht an unserer Schule, sondern in einer Schule oder an einer Schule unserer Stadt, gab es eine Schülerin, die hat ihre beste Freundin zu sich nach Hause eingeladen und in den Keller gelockt und im Keller mit 17 oder mit über 10 Messerstichen auf jeden Fall lebensbedrohlich verletzt. Wahnsinn. krank, oder? Ja. Quarantäne, ich sag's dir, die Leute rasten aus. Ja. Ich glaube, da gehört mehr als nur Quarantäne dazu. Da ist, glaube ich, ja. Auch. Da, also ich habe es jetzt von dir gehört, ich habe es nicht mitbekommen, aber da ist alles verloren. Ja. Ja. Warum hast du dir das dann? Ja. Ganz kurz, bevor du dir eins aussuchst, warum hast du das dann? Also was hat dich an dem Zitat so bewundert? Erstmal, ich lese ja sehr gerne von Paulo Coelho Bücher. Ja, und ähnlich wie bei dir, ich habe mir schon so gedacht, so Abenteuer, ne? So, wir beide hatten ja auch dieses Erlebnis, oder beziehungsweise ich hatte ja diese Erlebnisse, dass ihr immer gesagt habt, mit Hassan habe ich meinen Alles mach Neutag. Ja, das sind so das sind diese kleinen Abenteuer, ne? Man muss mal die Routine durchbrechen, um auch was Neues mitzunehmen, so, ne? Leben ist ja nicht nur füllen mit, also du kannst ja auch nur Zeit ist, wenn du dich an was erinnerst. Also Zeit wird ja erst kostbar, wenn du den Moment füllst und eine Erinnerung daraus machst. Und wenn du was Neues erlebst und nicht in dieser Routine bist, dann ist das dieses Abenteuerliche und dann füllst du quasi dein Gefäß. Also deine Zeit wird dann erst bedeutend, wenn du auch dich an Momente erinnern kannst. Ich überlege gerade. Also du, guck mal, das Ding ist... Nein, du hast recht. Lass mich kurz ausreden. Ja. Es ist eine Routine. Wenn du jeden Morgen aufstehst, Kaffee machst, auf Toilette gehst, duschen gehst, das ist Routine. Du wirst dich aber nicht an die einzelnen Male erinnern. Aber ja. Ne, deswegen ist diese Zeit irgendwie verloren, finde ich. Aber ja, wenn du jetzt zum Beispiel Kaffee trinken gehst und mit jemandem, mit dem du selten Kaffee trinken gehst, dann ist das schon ein bisschen abenteuerlich. Wenn du dann aber mit der Person, wie wir beide zum Beispiel, wir fahren zum Hammam, oder als ich das erste Mal Kumpir gegessen habe, das sind so Erlebnisse, die werde ich nicht vergessen. Aber Kumpir hast du nicht mit mir gegessen, fällt mir gerade ein. Safe. Oder? Doch, haben Safe. Wir doch. Ja, sorry. Mit dir sorry. Und klar. Onkel Javus. Ja, genau. Ja. Ich stimme dir da voll überein. Ich stimme mit dir voll überein. Ich habe nur gerade überlegt, ob dieses tödlich, womit er meint, tödlich für einen selber ist, also für den Menschen, weil er die Zeit quasi nicht sinnvoll genutzt hat oder nicht über den Tellerrand hinausgeschaut hat, oder tödlich ist für die Zeit an sich. Ja, weil man, die Zeit man tötet quasi die tot. Zeit, ja. Ja, man tötet die Zeit. Vielleicht aber auch beides, ne? Ja, du bist ja, tödlich ist ja auch, wenn du immer Routine bist, dann tödlich, es gibt ja in der Philosophie, sagen wir jetzt mal, nehmen wir mal die Logik aus der praktischen Philosophie, da gibt es ja für zum Beispiel, wenn du jetzt nach Logik gehst, gibt es ja diese Negation mit nicht A und nicht oder A und nicht A. Und wenn du jetzt... Ich überlege gerade so, wie die Zuhörer sich gerade vorstellen, was du gesagt hast, wenn die keine Ahnung von Logik haben. Ja, ist auch egal. Aber wenn du sagst, ich komme jetzt auf was hinaus, wenn du sagst, Leben oder Nicht-Leben, was ist denn Nicht-Leben? Ja, Nicht-Leben ist tot. Aber wenn du in der Routine bist, lebst du nicht. Also ist es eigentlich tödlich. Ja. Weißt du, was ich meine? Weil du kannst aber auch sagen, tot oder nicht tot. Wenn du tot bist, dann ist es gleich nicht Leben. Wenn du aber nicht tot bist, ist es Leben. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich weiß, so das überkreuzt. Beispiel hatte ich auch das in einem Seminar. Die Zuhörer werden sich jetzt so denken, boah, Digga, was labert der? Schreibt euch das mal auf und denkt darüber nach, ja? Also nochmal ganz kurz. Leben ist nicht tot und Nicht-Leben ist tot. Schreibt euch das auf und ihr versteht, was ich meine. Ja, das ist aber, also das ist schon sehr philosophisch. Also finde ich gut, ich fand die Debatte auch sehr interessant, dass man quasi sagt, okay. Schreib es dir hinter die Löffel. Ja. Das war jetzt so ein Allmann-Move, Entschuldigung. Nein, alles gut. Okay, darf ich mir ein Zitat von dir aussuchen? Wenn es sein muss. Nee, hast du doch gerade. Ich muss mir eins von dir. Du musst von mir eins aussuchen. Oh Mann, ja, ich bin nicht mehr so ganz. Das ist die Routine. Das schon, ist die schon Routine. Spät geworden. Ja, das ist die Routine, genau. Die müssen wir jetzt durchbrechen. Ich finde zwei ganz gut, ey. Aber, ich muss echt überlegen. Ja, das würde so ein bisschen auf meins abzielen. Zitat 3. Das dritte wird auf deins abzielen oder das zweite wird auf deins abzielen? Wenn ich das dritte von dir wähle, würde das auf mein drittes abzielen, so ein bisschen, glaube ich. Okay. Und du wählst jetzt 3? Ja, ich weiß es noch nicht, warte. Ja, ich finde 3 besser, weil das zweite ist so, das ist bestimmt so ein Spruch, den man sich auch als Wandtapete kaufen kann. Ich weiß es nicht. Okay. Also Zitat Nummer 3 lautet folgendermaßen: Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt. Der andere packt sie kräftig an und handelt. von Dante, ich muss mal gucken, ein bisschen näher, meine Augen sind nicht mehr so die besten. Dante Alighieri, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, ist ein italienischer Dichter und Philosoph. Mhm. Ja. Ja, der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt oder dass sich etwas wandelt. Und damit verschenkt man das. Das waren ja auch diese ganzen Ansätze, die wir heute schon irgendwie hatten. Ne? Wenn man nicht handelt, bleibt man stehen. Die Zeit läuft weiter, man wird überholt. Zum Beispiel, wenn ich nichts mache für die Schule, als Schüler jetzt mal als Beispiel, oder als Student, ich mache nichts, ich besuche keine Seminare. Andere überholen mich, werden mit dem Studium fertig und ich werde 40 und bin der älteste Student Deutschlands, zum Beispiel. Ne? Ja. Es verändert sich nichts, man bleibt stehen, man füllt nicht sein Gefäß, zum Beispiel. Und der andere packt sie kräftig an und handelt. Also man darf nicht darauf warten, dass die Zeit etwas ändert, sondern dass du die Zeit nutzt, etwas zu ändern. Ne? Also man muss es einfach anpacken und selber aktiv werden. Und das ist für mich dann auch Leben. Du lebst, wenn du selber etwas formbar machst. Also so wie du es jetzt sagst, würde ich dann nochmal hinzufügen, Leben geschieht aktiv und nicht passiv. Man kann nicht passiv leben. Ja. Also passives Leben zählst du dann nicht als Leben, oder habe ich es? Ich bin mir nicht sicher, ob ich es jetzt richtig verstanden habe. Passives Leben wäre für mich kein Leben. Weil, ja, genau. Ich finde auch zum Beispiel, es ist kein Leben, wenn man nonstop zum Beispiel nur Netflix konsumiert oder wenn man passiv an der Gesellschaft teilnimmt. Und passive Teilnahme ist für mich Konsumieren. Ich finde, man lebt erst, wenn man produziert, wenn man selber Produkt, also wenn meine Handlung, aus meiner Handlung irgendwas, ein Produkt, sei es ein ideelles Produkt, Gedankengut, oder ich fungiere als Vorbild oder keine Ahnung was, also wenn meine Taten, also wenn aus meinen Taten was folgt, dann war mein Leben, dann lebt man. Alles andere ist einfach nur Konsumieren und Konsumieren ist für mich, ja, es kommt nichts bei rum. Außer, dass man vielleicht, wenn man zu viel Chips isst, auf Toilette muss oder so. Kennst du den Spruch, seit wann kommt der Knochen zum Hund? Ja. Ist vielleicht jetzt ein komischer Übergang, also so ein Parallele gezogen, aber da musste ich dran denken. Es gibt die Zeit, natürlich, man kann dafür sorgen, dass die Zeit zu einem kommt oder dass man halt konsumiert, wie du es schon so schön beschrieben hast gerade eben. Aber der wahre Schatz ist wirklich, dass man, also der wahre Erfolg ist nur, wenn man zur Zeit hingeht und sie kräftig anpackt und damit handelt. Also man muss quasi zu seiner Nahrung selber gehen, also als Hund muss man den Knochen selber holen, um so auch ein Erfolgserlebnis zu haben. Und nur dadurch wird man halt kräftig, stark, sich seiner Aufgaben bewusst und auch gut in dem, was man macht. Wenn man nur quasi konsumiert, im Bett liegt und Netflixt, ja, dann würde auch gerne nochmal auf dieses Produkt hinausgehen. Also man verfolgt ja immer eine Intention, wenn man handelt. Und da würde ich dir an der Stelle gerne eine Frage stellen. Und zwar nehmen wir jetzt mal an, unser Produkt soll eine Kerze sein, die brennt. Ja? Ja. Also symbolisch. Würdest du lieber eine Kerze haben wollen, die zu deinen Lebzeiten besonders hell brennt? Oder würdest du gerne eine Kerze als Produkt haben, die auch die länger brennt, über deinen Tod hinaus, aber dafür nicht so hell? Was wäre dir lieber? Auch über meinen Tod hinaus? Also, ja, genau. Also du darfst entscheiden, dass durch deine Handlung entsteht eine Kerze, die einmal hell brennt oder für einen gewissen Zeitraum, aber zu Lebzeiten. Oder willst du lieber eine Kerze haben, die über deinen Tod hinaus weiter brennt, aber dafür dunkler? Dauerhaft, ja. Aber immer noch so hell, dass sie quasi nutzvoll ist, ne? Also jetzt ja, nicht ja, so ein kleiner ja, Funken, ja. der kein... Nee, ja, okay, eine Kerze dann. Ist ja immer nutzvoll, wenn sie brennt. Zum Beispiel im Dunkeln. Ein Wegweiser, ne? Ein Licht. Ja, ne? ja aber schon, lieber, dass sie schon hell genug ist, dass sie auch Nutzen bringt. Also man kann es ja auch mit einem Blitzen nehmen. Will man ein Aufblitzen zu Lebzeiten sein oder will man ein wegweisendes Licht sein über den Tod hinaus? Mega philosophisch. Ja. Da können ja auch unsere Zuhörer sich selber mal Gedanken dazu machen. Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, aus welchem Buch ich uns. Das habe. Ist doch egal. Schreibt uns per E-Mail an ganz ehrlich. Ich glaube, ich habe das aus dem gmail.com. Genau, können wir am Ende noch. Entschuldigung, ich habe dazwischen gelabert. Ich bin ganz schlecht. Also ihr könnt uns eure Meinung dazu schreiben an ganz ehrlich.podcast@gmail.com. wenn ihr euch Gedanken macht. Ich habe das, glaube ich, aus dem zweiten Buch Café am Rande der Welt. Zu deiner Frage, wenn ich mich jetzt entscheiden darf. Ja. Ich würde zweites nehmen, weil egal, was man tut und ich finde, jede Tat ist die beste Tat, die dauerhaft ist, auch wenn sie nur ein kleines Licht quasi ist, ist die Tat, die man dann durchführt oder die Zeit, die man nutzt, am besten diejenige, die man auch dauerhaft durchführt. Zum Beispiel, ich sage mir jetzt, ich mache jeden Tag, nutze jeden Tag 10 Minuten für eine gute Tat, um mit Menschen zu helfen. Und das mache ich über ein Leben lang hinweg. Und das wird dann quasi sogar so krass, wie du schon gesagt hast, das baut sich dann so krass auf, dass es sogar nach mir noch andere machen. Das heißt, die Kerze brennt auch nach meinem Tod, über meinen Tod, über meinen Tod hinaus. Finde ich es besser, als wenn man sagt, okay, ich nehme mir jetzt einen Monat Zeit, mache ein fettes Feuerwerk mit guten Taten und dann geht's wieder normal weiter. Ja. So, um das Beispiel auch nochmal mit konkreten, also konkret zu füllen, auf jeden Fall B, ohne Wenn und Aber. Ja. Ich glaube auch, es gibt viele Künstler, die zu Lebzeiten nicht so gefeiert wurden wie nach dem Tod. Also gibt es garantiert viele. In der heutigen Zeit wahrscheinlich durch diesen medialen Wandel und wie das alles läuft, wahrscheinlich nicht unbedingt. Aber ich kann mir vorstellen, dass gerade so Philosophen der Antike, Schriftsteller und Dichter aus verschiedenen Literaturepochen wahrscheinlich zu ihrer eigenen Zeit oder zu Lebzeiten nicht diese Reichweite hatten und auch nicht diese Bekanntheit oder so, würde ich sagen, wie heute. Nehmen wir zum Beispiel den Goethe, ich kann es nicht genau sagen, der war wahrscheinlich regional bekannt, vielleicht auch noch deutschlandweit in unserem Sprachraum. Ja. Aber in der heutigen Zeit gibt es sicherlich zu vielen Werken, die er geschrieben hat, auch Übersetzungen in alle möglichen. Ne? Und da würde ich sagen, der hat wahrscheinlich zu Lebzeiten ein kleines Licht gehabt und dafür hat er jetzt ein überdauerndes Licht. Ne? So, also die nächsten 100 Jahre wird man wahrscheinlich noch in irgendwelchen Abiturprüfungen oder Abiturjahrgängen irgendwas von Goethe lesen müssen. Ja, also das Licht brennt wirklich noch heute, wie du schon sagst. Und man nutzt dieses Licht quasi, um andere Dinge zu entflammen. Ja, ja. Ne, das ist ja auch nochmal gut. Zum Beispiel also unsere Passion. Auf jeden Fall. Okay. Ja, coole Stunde. Das war heute echt so, obwohl wir sind noch nicht eine Stunde, aber ich habe gerade so gemerkt, wir haben heute so voll den Laberflow. Ja. Mega. Also voll viele Tops irgendwie aufgemacht. Ich würde es gerne nochmal kurz zusammenfassen wollen. Ja. Was war denn dein ganz ehrlich Moment? Also, oder wie wolltest du es zusammenfassen? Ja, ich wollte erstmal gucken. So, einmal hatten wir diese Relativität von Zeit, dass die Zeit für Menschen unterschiedlich schnell umgeht. Zeit wird kostbarer, wenn man sich bewusst wird, dass sie nicht unendlich ist, also dass sie endlich ist. Und dann, was war da noch? Boah, das war jetzt so viel. Warte, diese Endlichkeit von Zeit. Und wir haben eigentlich alle Zeit, wir sind frei und können entscheiden, wie wir über diese Zeit verfügen oder ob wir andere darüber verfügen lassen. Das ist uns ja freigestellt. Also eigentlich haben wir Zeit, es kommt nur darauf an, wie wir sie ausgestalten. Ja. Wir haben auch nochmal über den Wert der Zeit gesprochen. Durch Zeitmanagement und keine Ahnung was. Ja, ja, stimmt. Mhm. Ja. Ich habe jetzt schon lange. Schließ mal direkt einen ganz ehrlich Moment. Ja, okay. An. Ich bin heute mal ganz ehrlich. Zeit ist im Alltag kostbarer, als man sich teilweise bewusst ist. Ich glaube auch ganz oft in dieser Routine des Alltags, Job, Fitnessstudio, Freunde, keine Ahnung was, man hat so viele Verpflichtungen, da verliert man manchmal so diesen Fokus, dass die Zeit begrenzt ist und merkt oft gar nicht, wie schnell sie dann verstreicht, weil man sie wirklich nur mit Routine füllt. Und es ist immens wichtig, diese Routine auch mal zu durchbrechen, damit die Zeit wieder ihren eigentlichen Wert bekommt und sich auch mal wieder lang anfühlt. Also es ist auch schön, wenn man mal wieder sowas erlebt hat, wo man dann sagen kann, boah, weißt du noch, das ist jetzt nicht so lange her, aber es fühlt sich irgendwie lange an oder so. Also das, ich finde, so einschlägige Erlebnisse machen auch Zeit irgendwie gut messbar. Ja. Und deswegen braucht man sowas einfach. Und das macht die Zeit auch wieder so kostbar. Schön, auf jeden Fall. Mein ganz ehrlich Moment war heute, also ich werde heute mitnehmen, ganz ehrlich. Ich habe jetzt dieses Bild im Kopf, das ist einfach so mein ganz ehrlich Moment und den werde ich auch mitnehmen quasi aus dieser Folge. Zeit ist etwas sehr Wertvolles und wenn man eine Zeit gleichsetzt mit Goldstücken, wenn jede Stunde ein Goldstück ist, ein Goldnugget quasi, und jede Minute ein Kieselstein und so weiter und so fort, ne, dass man so ganz viele Teile hat quasi. Und ich werde ab jetzt versuchen, das quasi so für mich den Alltag so zu gestalten oder mir so vorzustellen, zumindest immer noch, also als Selbstmotivation auch, dass ich sage, einer hat geklingelt bei dir. Ja, ich weiß. Aber du hast gerade keine Zeit, ne? Das ist der Postbote, der wahrscheinlich ein Paket beim Nachbarn abgeben wollte, aber der nicht da ist. Und ich würde jetzt ungern diese Aufnahme unterbrechen. Weil die Zeit gerade wichtiger ist. Ja, eben. Also. Okay. Und diese Zeit ist quasi für mich, sind so wie Goldstücke und die werde ich versuchen, in ein Gefäß sinnvoll zu platzieren, sodass sich die Zeit effektiv, dieses Gefäß, was du halt auch schön als Beispiel genannt hast, sinnvoll nutze. Und dabei immer glücklich bin und produktiv zugleich. Ja. Ganz kurz an der Stelle, sorry an den Postboten, dass ich keine Zeit für dich habe. Falls du gerade zuhörst. Der hört sich jetzt bestimmt den Podcast morgen in seinem Auto an. Nein, Spaß. Der hört sich jetzt schon den von letzter Woche an wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich nicht. Nein. Ja. Okay. Ja, finde ich auch ein sehr schönes Fazit zu der Folge. Ja. Dann würde ich sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Genau, danke, dass ihr eure wertvolle Zeit wirklich dafür eingesetzt habt, uns zuzuhören. Es hat uns wieder eine Riesenmenge Spaß gemacht und ich hoffe, die 2 Wochen, die ihr jetzt auf die nächste Folge warten musstet, war jetzt nicht zu lange für euch und ihr habt es ausgehalten. Ja, ich würde mich auch freuen, wenn wir vielleicht auch mal von euch, also wir sind ja... wir denken ja gerne nach und sind philosophisch und vielleicht habt ihr Themen, über die ihr gerne nachdenken wollt und vielleicht auch mal einen Blickwechsel haben wollt, so einen neuen Blickwinkel drauf haben wollt. Ihr könnt uns ja auch mal Themenvorschläge per Mail zuschicken an gerne. ganzehrlich.podcast@gmail.com. Ja, also wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns auch mal Themenvorschläge schicken und dann gucken wir mal, was wir daraus machen. Sehr gerne. Dann wären wir auch mal ganz ehrlich, ne? Dann können wir unsere Nutzer hier so ein bisschen aktiv mit einbinden, ob wir das technisch hinbekommen, jemanden in die Folge zu holen und vorzubereiten, stelle ich mal dahin, müssen wir mal gucken, aber wir können gerne über eure Themen, die euch bewegen, auch reden. Dann sind wir so wie Domian. Nein, um Gottes Willen, nein. Nein, das wollen wir nicht. Da wollen wir nicht hinkommen. Aber, nein, auf gar keinen Fall. Wir können gerne mal irgendwann interaktiv was machen, auch wenn es live ist oder über YouTube mit Q&A oder sonst irgendwas. Zoom-Konferenz. Ja, da habe ich jetzt schon genug von eigentlich derzeit. Wir gucken mal, was die Zukunft uns bringt. Alles klar. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal bei Ganz Ehrlich. Euer Lieblingspodcast mit Guido und Hassan. Ciao, ihr Lieben. Sehr geil reagiert. Ciao, ciao. Ciao.